Ja, nur stoppen, stoppen kann ich herrsche, dann hat mich, was ich sah, erhabet ich mein und spende die Ruhe mir. Oh, thank you.